Abschnitt 9 von Andersens Märchens Ergänzungsband. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Andersens Märchen Ergänzungsband von Hans Christian Andersen. Übersetzt von Guido Höller. Kapitel 9. Schön. Der Bildhauer Alfred. Ja, du kennst ihn wohl. Wir kennen ihn alle. Er erhielt die goldene Medaille, reiste nach Italien und kam wieder zurück. Er war jung. Ja, das ist er jetzt noch. Aber doch schon gut 10 Jahre älter als damals. Er kam heim und besuchte eine der kleinen Städte Seelands. Die ganze Stadt wusste von dem Fremden, wusste, wer er war. Seinetwegen war Gesellschaft bei einer der reichsten Familien. Alles, was etwas war oder etwas hatte, war eingeladen. Es war eine Begebenheit, von der die Stadt ohne Bekanntmachung wusste. Die Lehrjungen und die Kinder der kleinen Leute, auch wohl einige ihrer Eltern, standen draußen und betrachteten die erleuchteten, niedergelassenen Vorhänge. Der Wächter konnte sich einbilden, dass er Gesellschaft gäbe. So viele Menschen standen dort in der Ballgasse. Es roch nach Freude. Aber drinnen war wirklich die Freude zu Hause. Dort war Herr Alfred, der Bildhauer. Er sprach, er erzählte, und alle hörten ihm mit Freude, ja mit Andacht zu. Aber niemand mehr als eine ältere Witwe aus dem Beamtenstand. Sie war für alles, was Herr Alfred sagte, unbeschriebenes graues Papier, das das Gesagte sofort in sich sog und um mehr bat, höchst empfänglich und unglaublich unwissend. Ein weiblicher Kaspar Hauser. »Rom möchte ich auch einmal sehen«, sagte sie. »Das muss eine reizende Stadt sein, mit all den vielen Fremden, die dorthin kommen. Beschreiben Sie uns einmal Rom. Wie sieht es dort aus, wenn man zum Tore hineinkommt?« »Das ist nicht so leicht zu beschreiben«, sagte der junge Bildhauer. Dort ist ein großer Platz, in seiner Mitte steht ein Obelisk, der seine 4000 Jahre alt ist. »Ein Organist?« schrie die Frau. Sie hatte noch nie das Wort Obelisk gehört. Manchen war nahe daran zu lachen, auch der Bildhauer. Aber sein Lächeln verlor sich in Anstarren, denn neben der Frau, die sprach, sah er ein paar großer, meerblauen Augen. Es war ihre Tochter. Und wenn man eine solche Tochter hat, kann man nicht einfältig sein. Die Mutter war ein unerschöpflicher Fragequell. Und die Tochter war die schöne Najade des Quells, die zuhörte. Wie schön sie war. Sie war so recht ein Wesen zum Anschauen für einen Bildhauer, aber nicht zum Unterhalten. Und sie sagte auch nichts, wenigstens nicht viel. »Hat der Papst eine große Familie?« fragte die Frau. Und der junge Mann antwortete, als wäre die Frage besser gestellt worden. »Nein, er ist nicht von hoher Familie.« »Das meinte ich nicht«, sagte die Frau. »Ich meine, ob er Frau und Kinder hat.« »Der Papst darf sich nicht verheiraten«, antwortete er. »Das gefällt mir nicht«, sagte die Frau. Klüger hätte sie wohl fragen und sprechen dürfen. Aber wenn sie nicht so gefragt und gesprochen hätte, wie sie es tat, hätte sich dann wohl die Tochter auch so an ihre Schulter gelehnt und sie mit diesem fast rührenden Lächeln angesehen? Und Herr Alfred erzählte. Erzählte von der Farbenpracht Italiens, von den verblauenden Bergen, von dem blauen Mittelmeer von dem Blau des Südens, dessen Schönheit man im Norden nur von den blauen Augen der nordischen Frauen übertroffen finden konnte. Und das wurde mit Beziehung gesagt. Aber sie, die es verstehen sollte, ließ es sich nicht anmerken, dass sie es verstand. Und das war ja nun auch schön. Italien, seufzten einige, Reisen, seufzten andere. Wie schön! Ja, wenn ich die 30.000 Reichstaler in der Lotterie gewinne, sagte die Witwe, so reisen wir, ich und meine Tochter, und Sie, Herr Alfred, sollen uns führen. Wir reisen alle drei und noch ein paar gute Freunde. Und dabei nickte sie vergnügt den übrigen zu, dass jeder glauben konnte, ich bin es, der mit soll. Nach Italien wollen wir. Aber wir wollen nicht dahin, wo Räuber gibt. Wir bleiben in Rom und auf den großen Landstraßen, wo man sicher ist. Und die Tochter tat einen kleinen Seufzer. Wie viel kann nicht in einem kleinen Seufzer liegen oder hineingelegt werden? Der junge Mann legte viel hinein. Die beiden blauen Augen, die ihm diesen Abend leuchteten, verbargen Schätze. Schätze des Geistes und des Herzens, so reich wie alle Herrlichkeiten Roms. Und als er die Gesellschaft verließ, ja, da war er weg, weg in das Fräulein. Das Haus der Witwe war das einzige von allen Häusern, das Herr Alfred, der Bildhauer, besuchte. Man begriff, dass es nicht wegen der Mutter sein konnte, trotzdem er und sie stets die Sprechenden waren. Es musste der Tochter wegen sein, dass er kam. Carla wurde sie genannt. Sie hieß aber Karen Marlene, und diese beiden Namen waren zu Carla zusammengezogen worden. Schön war sie, aber etwas müde, sagte der eine und der andere. Sie schlief gern bis in den Morgen. Das ist sie aus ihrer Kindheit so gewöhnt, sagte die Mutter. Sie ist immer ein Venuskind gewesen, und die werden so leicht müde. Sie liegt oft lange, aber daher hat sie ihre klaren Augen. Welche Macht lag nicht in diesen klaren Augen, in diesen blauen Seen, diesen stillen Wassern mit dem tiefen Grund? Das empfand der junge Mann. Er saß auf dem tiefen Grund fest. Er sprach und erzählte, und die Mama fragte immer gleich lebhaft, gleich freudig und munter, wie bei der ersten Begegnung. Es war ein Vergnügen, Herr Alfred erzählen zu hören. Er erzählte von Neapel, von Besteigung des Vesuvs und zeigte ihnen mehrere der Ausbrüche in farbigen Bildern. Und die Witwe hatte niemals zuvor davon gehört, noch darüber nachgedacht. »Gott bewahre mich«, sagte sie, »das ist ja ein feuerspeiender Berg. Kann niemand dabei zu Schaden kommen?« »Ganze Städte sind zugrunde gegangen«, antwortete er, »Herculanum und Pompeji.« »Ach, die armen Menschen, und das alles haben sie selbst gesehen?« »Nein, keine der Ausbrüche hier auf den Bildern. Aber ich will Ihnen eine Zeichnung von mir zeigen, von einem Ausbruche, den ich selbst gesehen habe.« Und er nahm eine Skizze hervor, die er mit Bleistift gezeichnet hatte. Und Mama, die so sehr im Beschauen der starken kolorierten Bilder vertieft war, sah auf die blasse Bleistiftzeichnung und rief vor Überraschung aus: »Oh, Sie haben es weiß herausspeien sehen?« Ein Augenblick verdunkelte sich die Hochachtung Alfreds vor Mama, aber in Carlas Lichte begriff er gar bald, dass ihre Mutter der Farbensinn fehlte. Das war alles, aber sie hatte das Beste, das Schönste. Sie hatte Carla. Und mit Carla ward Alfred verlobt. Das war ganz natürlich, und die Verlobung stand im Tageblatt des Städtchens. Mama bestellte sich 30 Exemplare, um die Anzeige auszuschneiden und in den Briefen an Freunde und Bekannte zu legen. Und die Verlobten waren glücklich und die Schwiegermama auch. sie wäre gleichsam mit Thorvaldsson in einer Familie gekommen. »Sie sind doch seine Fortsetzung«, sagte sie. Und Alfred schien es, als hätte sie etwas Geistreiches gesagt. Carla sagte nicht viel, aber ihre Augen strahlten. Ein Lächeln saß um ihren Mund. Jede Bewegung war schön, und schön war sie. Das kann nicht zu viel gesagt werden. Alfred formte Carlas und Schwiegermamas Büste. Sie saßen vor ihm und sahen zu, wie er mit den Fingern den weichen Lehm formte und glättete. »Es ist unsere Schuld«, sagte Schwiegermama, »dass sie selbst diese geringe Arbeit machen und sie nicht durch einen Hilfsmann zusammenklecksen lassen.« »Es ist durchaus notwendig, dass ich sie in Turm forme«, sagte er. »Ja, sie sind stets so außerordentlich galant«, sagte Mama, und Carla drückte ihm still die Hand, an welcher Lehm saß. Und er zeigte ihnen beiden die Schönheit der Natur in der Schöpfung, wie das Lebendige über dem Toten stände, die Pflanzen über den Gesteinen, die Tiere über den Pflanzen und die Menschen über den Tieren, wie Geist und Schönheit sich in der Form offenbarten und dass der Bildhauer die irdische Gestalt in ihrer herrlichsten Offenbarung nachbilde. Carla stand schweigend und erwog die ausgesprochenen Gedanken. Schwiegermama aber gestand: »Es ist schwer, ihnen zu folgen, doch ich gehe den Gedanken langsam nach, und suchen sie auch umher, so halte ich sie doch fest.« Und die Schönheit hielt ihn fest, erfüllte ihn und beherrschte ihn. Sie leuchtete aus Carlas ganzer Gestalt, aus ihrem Blicke, aus ihrer Mundwinkeln, ja selbst aus der Bewegung ihrer Finger. Das sprach Alfred aus, und er, der Bildhauer, verstand sich darauf. Er sprach nur von ihr, dachte nur an sie. Die zwei wurden eins, und daher sagte sie auch etwas, denn er sagte besonders viel. So war es in den Tagen der Verlobung. Nun kam die Hochzeit mit Brautjungfern und Hochzeitsgeschenken, und die Hochzeitsrede wurde gehalten. Schwiegermama hatte im Brauthause am Tischende Thorvaldsens Büste aufgestellt. Er sollte nach ihrer Idee gleichsam anwesend sein. Lieder wurden gesungen und Gesundheiten getrunken. Es war eine vergnügte Hochzeit, ein schönes Paar. Pygmalion erhielt seine Galatee, stand in einem der Lieder. »Das ist nun wieder so etwas Mythologisches«, sagte Schwiegermama. Am folgenden Tag reiste das junge Paar nach Kopenhagen, um sich dort niederzulassen. Schwiegermama ging mit, um sich das Grobe anzunehmen. Wie sie sagte, das sollte bedeuten, um den Haushalt zu leiten. Carla sollte wie in der Puppenstube sitzen. Alles war neu, blank und schön. Da saßen sie, alle drei und Alfred. Ja, der saß da, um ein Sprichwort zu gebrauchen, das es klar macht, wie ein Bischof im Gänsestall. Der Zauber der Schönheit hatte ihn betört. Er hatte nur auf das Futteral gesehen und nicht auf das, was in dem Futteral steckt. Und das war ein Unglück, ein großes Unglück für die Ehe. Ging das Futteral aus dem Leim und fällt das Flittergold ab, so bessert man den Handel. In großer Gesellschaft ist es höchst unbehaglich, wenn man merkt, dass einem beide Knöpfe für die Hosenträger fehlen und weiß, dass man sich nicht auf die Hosenschnalle verlassen kann, weil man keine hat. Allein noch schlimmer ist es, wenn man in großer Gesellschaft empfindet, dass Frau und Schwiegermutter dummes Zeug schwatzen und dass man sich nicht auf sie verlassen und durch einen witzigen Einfall die Dummheit fortblasen kann. Gar oft saß das junge Paar Hand in Hand und erzählte, und sie ließ ein Wörtlein eintropfen, immer dieselbe Melodie, dieselben zwei, drei Glockentöne. Es war wie ein geistiger Hauch, wenn Sophie einer ihrer Freundinnen kam. Sophie war durchaus nicht schön, aber sie war ohne Fehl. Etwas schief wäre sie freilich, sagte Carla, aber es war sicherlich nicht mehr, als Freundinnen es sehen können. Sie war ein recht vernünftiges Mädchen, doch fiel es ihr niemals ein, dass sie hier gefährlich werden könnte. Sie war der erfrischende Luftzug in der Puppenstube, und frische Luft war nötig. Das sahen sie alle drei ein. Lüften muss man. Und sie lüfteten deshalb. Schwiegermama und der junge Paar reisten nach Italien. Gott sei Lob und Dank, dass wir wieder daheim sind, sagte die Mutter zur Tochter, als sie ein paar Jahre später alle drei zurückkamen. Reisen ist kein Vergnügen, sagte die Schwiegermama. Es ist eigentlich doch sehr ermüdend. Entschuldige, dass ich es sage. Ich langweile mich, obschon ich meine Kinder bei mir hatte. Und wie teuer, wie schrecklich teuer ist das Reisen. Alle die Galerien, die man sehen soll. Hinter allem soll man her sein. Sonst kennt man ja nichts, wenn man heimkommt und ausgefragt wird. Und dann muss man noch hören, dass man gerade das Schönste vergessen hat, sich anzusehen. Mich langweilt auf die Dauer diese ewigen Madonnen. Man wird schließlich selbst zur Madonna. Und das Essen, das es gibt, sagte Carla. Nicht einmal eine ordentliche Fleischsuppe, sagte Mama. Es ist nichts mit ihrer Kochkunst. Und Carla war von der Reise müde, andauernd müde. Das war das Schlimmste. Sophie kam ins Haus und machte sich nützlich. Das muss man ihr lassen, sagte Schwiegermama. Sophie versteht sich auf den Haushalt wie auf die Kunst und auf alles, wozu sie nach ihrem Vermögen nicht einmal verpflichtet ist, und es ist dabei recht achtbar und treu. Das zeigte sich recht, als Carla krank lag und dahin siechte. Wo das Futteral alles ist, dann muss das Futteral aushalten. Oder es ist mit ihm vorbei. Und es war vorbei mit dem Futteral. Carla starb. Sie war schön, sagte die Mutter. Sie war wahrscheinlich etwas anders als die Antiken. Die sehen so alt, so mitgenommen aus. Aber Carla war frisch, und das soll eine Schönheit sein. Alfred weinte, und die Mutter weinte. Und beide gingen in schwarzen Kleidern. Schwarz kleidete Mama besonders gut, und sie ging am längsten in Schwarz und trug am längsten Trauer. Und er lebte noch in Trauer, dass Alfred sich wieder verheiratete und Sophie nahm, die äußerlich nicht war. Es geht ins Extreme, sagte Schwiegermama, geht von dem Schönsten zum Hässlichsten. Er hat seine erste Frau vergessen können. Es gibt keine Beständigkeit bei den Männern. Mein Mann war anders. Er starb ja auch vor mir. Pygmalion erhielt seine Galatea, sagte Alfred. Ja, das stand in der Hochzeitsliedern. Ich hatte mich wirklich in eine schöne Statue verliebt, die in meinen Armen lebendig wurde. Aber die verwandte Seele, die uns der Himmel sendet, einen seiner Engel, die mit uns fühlen, mit uns denken, uns aufrichten, wenn wir niedergedrückt sind, habe ich nun erst gefunden und gewonnen. Sophie, du kommst nicht in Schönheit und Glanz der Form, aber schön genug, schöner, als es Not tut. Die Hauptsache bleibt die Hauptsache. Du kommst und lehrst den Bildhauer. Dein sein Werk nur Ton, nur Staub, nur ein Abdruck des inneren Kerns ist, den wir suchen sollen. Arme Carla, unser Erdenleben war wie eine Reise. Droben, wo man sich in Sympathie zusammenfindet, sind wir uns vielleicht halb fremd. Das war nicht liebvoll, sagte Sophie. Das war nicht christlich. Dort oben, wo man sich nicht ehelicht, aber, wie du sagst, die Seelen sich voll Sympathie begegnen, dort, wo sich alles Herrliche entfaltet und erhebt, wird ihre Seele vielleicht so voller Kraft erklingen, dass sie mich überklingt. Und du wirst dann wieder, wie in deiner ersten Verliebtheit, in die Worte ausbrechen, schön. Wie schön. Ende von Kapitel 9.